out the end. Camping in the burn, it's coming out the end. Freitags halb acht, an manchen Ecken treffen wir uns zum großen Session. In der Kneipe dann endlich angekommen, die ersten halben Liter werden extra genommen. Camping in the burn, it's coming out the urn. Camping in the burn, it's coming out the urn. Camping in the burn, it's coming out the urn. Camping in the burn, it's coming out the urn. Und an jedem Wochentag, da pfeifen wir auf jede deutsche Mark. Lasst uns heute nur besoffen sein. Los geht's dann, Brennerkneipe rein. Camping in the burn, it's coming aus der Hirn. Camping in the burn, it's coming aus der Hirn. Camping in the burn, it's coming aus der Hirn. Coming out the earth. Camping in the burn, it's coming out the earth.